Erstkommunion ging, ist die Hostie an meinem Daumen festgeklebt und ich habe die größten Höllenqualen empfunden, weil ich gedacht habe, dass ich es jetzt mit dem Finger abschaffen muss und dass ich damit Jesu heilige Natur zerstöre. Da durfte man nicht vorher gegessen haben und hatte wirklich so die Vorstellung, Gott ist jetzt in mir, also in so einem kleinen Tabernakel. Aber jetzt der Zwingli. Also der Zwingli war der Führer von den Zürcher, die ursprünglich die Luther angeschlossen hatten. Hat aber von vornherein ganz einfach den Stadtrat von Zürich auf seine Seite gekriegt, sodass irdische Gemeinde und geistliche Gemeinde von vornherein stark übereinstimmen. Und als Gemeindefeier ist es ja logisch, dass man beim Abendmahl einfach sagt, tu dies zu meinem Andenken, also wir feiern das jetzt wie den 3. Oktober und so, damit wir uns erinnern, das war doch. Luther trifft sich mit Zwingli und die beiden sitzen am Tisch wie hier, schöne Tischdecke, Tischdecke ist zurückgeschlagen und unter seinem Teil der Tischdecke schreibt Luther mit Kreide, hoc est enim corpus meum. Das ist mein Leib. Das heißt, für Luther war das so ungefähr wie die kleinen Steine von Galileo, um sich die Schwerkraft zu beweisen. Nur das Irrationale lag drin, er hatte ja keinen Halt mehr auf der Welt als das Wort der Schrift. Da steht's. Das Wort, Sie müssen lassen stehen. Also das Wort hält mich fest, sonst bin ich total irrt, habe ich überhaupt keinen Bezugspunkt. Das war also zunächst mit mir Luthers eigene psychische Verfassung, dass nicht alles verschwinden darf, sondern dass das Wort bleiben muss. Während Münzer umgekehrt sagt, das Wort an solches Ohr, die Schrift, das ist immer noch Verdinglichung. Die hängt immer noch am Ding. Ich muss Christus selbst werden, sagt Münzer ganz vermessen, und aus der Schrift sozusagen die Substanz aussaugen und mich selber in Christus verwandeln. Und das lehnt Luther am aller, deswegen die furchtbare Wut auf Münzer. Dass er nämlich sagt, nein, die Schrift ist ein heiliges Ding, an dem ich mich noch festhalten kann, weil dieses Gespräch mit Gott natürlich mühevoll und nicht immer sehr deutlich zu verstehen ist, während die Schrift, da kann man mit der Faust draufklopfen. Also insofern war es, könnte ich sagen, ein Sicherheitsbedürfnis, da Luther ja kein Gemeindeprinzip mehr kennt, hat er sonst nichts mehr gehabt. Ich meine, in der Gemeinde kann man sich gegenseitig stützen und sagen, Bruder Zwingli bleibt tapfer im Glauben, die Sache ist doch klar, wir werden siegen, obwohl Zwingli ist in einer der allerersten Schlagzeilen. Ja.